Preist Gott. Was Gott getan hat, will er auch weiterhin für die Seinen tun. Besonders wenn du unterwegs bist, Gott wird dich beschützen. Vertrau immer auf Gottes Schutz. Und wenn mal etwas passiert, etwas Unangenehmes, dann denk daran, es hätte schlimmer kommen können. Wenn du nur einen Schnitt abbekommst oder etwas in der Art, es hätte viel schlimmer sein können. Und manchmal bist du in einer Situation und stellst plötzlich fest, die Kinder sind gar nicht da. Warum? Wegen Gottes Schutz. Preist Gott. Wie ich letzte Woche gesagt habe, als ich für euch alle gebetet habe, erinnert ihr euch? Ich habe gesagt, lasst uns den Schutz Gottes nicht als selbstverständlich ansehen. Preist den Herrn. Wie geht's euch allen? Genießt ihr die Jahreszeit hier in Singapur? Und wisst ihr, wenn man all die verschiedenen Stimmen hört, Leute, die über Herausforderungen reden und so weiter, dass man schnell allzu menschlich zu denken beginnt. Aber denkt daran, Leute, ihr seid keine natürlichen Menschen. Die Bibel sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Gottes Versorgung hängt nicht von der Welt ab. Im Philipperbrief steht, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen. Und Gott wird all euren Mangel nicht nach dem Reichtum Singapurs oder des Landes, in dem du lebst, ausfüllen. Gottes Zusage lautet, lass mich das zitieren, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich spüre, dass es an der Zeit ist, über ein paar Dinge zu sprechen, über die viele Leute im Unklaren sind, einfach weil die Wahrheit nicht klar verkündet wird. Und manchmal muss man aufstehen und reden, sonst übernehmen die Lügen das Feld. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die mit Begriffen um sich werfen wie Wohlstandsevangelium oder im Englischen das Health and Wealth Gospel. Habt ihr das schon mal gehört? Das Gesundheits- und Wohlstandsevangelium, als ob das Evangelium nichts anderes wäre als nur Gesundheit und Wohlstand. Da ist etwas grundsätzlich falsch an dieser Bezeichnung. Sie soll Leute abschrecken. Sie hindert Menschen daran, ihre Herzen zu öffnen, um Gottes Versorgung zu empfangen. Und ohne es zu merken, beleidigen sie damit sogar Gott. Denn das Evangelium von Jesus Christus bringt Versorgung. Wie sonst will man erklären, was Jesus gesagt hat? Der Geist des Herrn ist auf mir. Wozu? Um die Reichen arm zu machen? Nein, er sagt, um den Armen gute Botschaft zu bringen. Was ist eine gute Botschaft für die Armen? Dass sie arm bleiben sollen? Ich glaube kaum, dass das jemand als gute Nachricht ansehen würde. Es bedeutet, dass sie versorgt werden. Und das ist noch nicht alles. Jesus sagt weiter, die zerbrochenen Herzen zu heilen. Amen. Die Gefangenen freizusetzen, das sind Menschen mit seelischen Belastungen, mit Ängsten, die sie nachts nicht schlafen lassen, oder mit Angst in Menschenmengen. Sie fühlen sich allein, obwohl sie von Menschen umgeben sind. Jesus ist gekommen, um solche Menschen zu befreien. Und wenn jemand aus solchen Zuständen befreit wird, würdest du das nicht Seelenwohl nennen? Auch das ist eine Form von Wohlstand. Der Herr schenkt ihren Seelen Wohl. Und dann heißt es weiter, Jesus selbst sagt das, Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Jesus sagt nicht, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr gebunden sein. Und das ist gut für euch. Nein, er sagt, Freiheit für die Gebundenen. Und das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Was ist das Gnadenjahr? Für Israel war es das Jubeljahr, ein kompletter Schuldenerlass. Die Wiederherstellung von allem, was man verloren oder aufgegeben hat. Amen. Alle haben sich auf das Jubeljahr gefreut, weil sie wussten, ich bekomme mein Land zurück. Meine Schulden werden übernatürlich gestrichen. Es war ein kompletter Neustart. Das war Gottes Idee. Ist das nicht gut? Würdest du nicht sagen, dass ein übernatürlicher Schuldenerlass etwas Gutes ist? Wenn all deine Schulden gestrichen wären, würdest du nicht sagen, dass du auch finanziell aufblühst? Und das alles steht in der Bibel. In Lukas 4 spricht Jesus darüber, wenn der Geist des Herrn auf mir ist, dann wird genau das geschehen. Halleluja. Preis den Herrn. Was passiert, wenn du das nicht glaubst? Wenn du es nicht glaubst, wird es für dich nicht wirksam sein. Denn alles im Leben eines Christen funktioniert durch Glauben. Jesus hat am Kreuz bereits alles vollbracht. Wie wirst du gerettet? Manche sagen, wenn Gott will, dass wir im Wohlstand leben, dann wird er uns schon segnen. Man muss den Leuten das gar nicht erst sagen. Wenn Gott jemanden segnen will, dann macht er das einfach. Und wenn nicht, dann eben nicht. Er ist ja Gott. Aber bei dieser Denkweise könnte man genauso gut sagen, wenn Gott jemanden retten will, dann wird er das schon tun. Warum also das Evangelium predigen? Warum jemandem von Jesus erzählen? Gott wird ihn einfach souverän retten. Aber das ist nicht Gottes Weg. Gottes Weg ist, dass du sein Wort weitergibst. Und wenn das Wort gehört wird, kommt Glaube ins Herz. Denn Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und wenn der Glaube da ist, dann kann der Mensch empfangen. Denn alles im Reich Gottes funktioniert durch Glauben. Wie wirst du also gerettet? Jesus hat am Kreuz alles getan, oder? Du musstest den Preis nicht zahlen, du musstest keine Geißelung ertragen, du wurdest nicht gekreuzigt. Jesus hat das alles auf sich genommen. Aber wie wirst du gerettet? Aus Gnade, durch Glauben. Es geschieht durch den Glauben. Wie wirst du gerecht gesprochen? Durch Glauben. Wir werden durch Glauben geheilt. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wir kämpfen mit Waffen, die man nicht sehen kann, aber sie sind real. Und etwas, das mir wirklich auf dem Herzen liegt: Es gibt eine unsichtbare Welt, und wir befinden uns in einem geistlichen Kampf, und der ist real. Letzte Woche habe ich einen der heftigsten geistlichen Kämpfe erlebt, die ich je durchgemacht habe. Es ist ein geistlicher Kampf. Warum? Weil wir letzten Sonntag eine der größten Besucherzahlen überhaupt hatten. So viele Seelen wurden gerettet. Und der Feind der Seelen ist darüber nicht erfreut. Der Feind ist nicht glücklich, versteht ihr? Wenn du also merkst, dass gewisse Dinge geschehen, dann kann ich dir sagen, Gottes Engel, Gottes Schutz dämpfen vieles davon. Preis den Herrn. Es gibt also geistliche Kämpfe. Auf der einen Seite gibt es Christen, die ständig nur vom Teufel reden. Und damit geben sie ihm fast schon Anerkennung, Raum in ihrem Denken. Aber nein, darauf sollen wir uns nicht fokussieren. Auf der anderen Seite gibt es Christen, die den Teufel komplett ignorieren. Für sie ist alles nur ein psychologisches Problem oder ein emotionales. Aber manche Menschen sind gebunden. Sie fühlen sich gefangen, getrieben, abhängig. Sie merken, sie können nicht anders. Sie versuchen es mit Willenskraft und schaffen es trotzdem nicht. Sie sind Sklaven ihres Zustands. Dann braucht man eine Macht, die größer ist als diese Macht. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Amen. Wenn also jemand vom Gesundheits- und Wohlstandsevangelium spricht, lass mich dir sagen, leider wurde die Wahrheit über Gottes Versorgung, die Jesus am Kreuz für uns bereitgestellt hat, durch solche Begriffe verzerrt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9 heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, und wenn es falsch wäre, reich zu sein, dann hätte Jesus etwas falsch gemacht. Er war reich, hat sich aber entäußert. Um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut, wo? Am Kreuz? Reich würdet. Am Kreuz hatte er nicht einmal mehr ein Gewand, das ihm Würde verlieh. Sie warfen das Los um seine Kleider. Eines der letzten Dinge, die er sah, war, wie sie unten am Kreuz um seine Kleidung würfelten. Genau wie es in Psalm 22 vorausgesagt wurde. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Er war völlig mittellos. Aber er war nie so gewesen. Er war immer reich. Natürlich. Er, der die Sterne ins All geworfen hat. Die Planeten. Die Bibel sagt, er spannte den Himmel aus wie einen Vorhang. Es gibt Galaxien jenseits unserer Galaxien. Sie werden unser Spielplatz sein in der kommenden Welt. Er, der alle Diamanten, Saphire, Topazkristalle, das Gold erschaffen und an seinen Platz gesetzt hat. Wenn das alles falsch wäre, hätte er es nicht in diese Erde gelegt. Diese Dinge sind nicht falsch oder richtig. Sie sind einfach nur Steine, liebe Leute. Steine. Zur Verschönerung. So wie Zement, der einem Gebäude Stabilität verleiht. Für mich macht Zement ein Haus stabil. Diese Edelsteine sind einfach zur Schönheit da. Sie sind keine Götter. Sie können kein Gebet erhören. Aber dennoch, Gott hat sie gegeben. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm. Wann? Am Kreuz. Um euretwillen wurde er arm. Vergiss das nicht. Und warum wurde er arm? Was sagt das Wort Gottes? Und das hier ist Gottes Wort. Warum wurde er arm? Damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wenn du diesen Teil nicht annimmst, dann ist aus seiner Sicht sein Leiden für dich in diesem Bereich umsonst gewesen. Du hast es nicht empfangen. Ist das möglich? Ja, stell dir vor, du hast Geburtstag. Ich kaufe dir ein Geschenk, ich bezahle es und du willst es nicht annehmen. Was ist passiert? Es ist vergeudet. Es wurde bezahlt, aber nicht angenommen. Manche behaupten, dieser Vers beziehe sich nur auf geistliche Dinge. Jesus sei geistlich reich gewesen und um unsertwillen wurde er geistlich arm, damit wir geistlich reich würden. Falsch. Erstens, Jesus war nie geistlich arm, nie. Und zweitens, man muss bei jeder Bibelauslegung immer den Kontext eines Verses beachten. Das hier ist 2. Korinther Kapitel 8. Und es beginnt damit, dass Paulus über die Christen in Mazedonien spricht, die den armen Gläubigen in Jerusalem helfen wollten. Der Apostel Paulus, der das unter der Leitung des Heiligen Geistes schreibt, erklärt, dass er bald zu ihnen kommen wird. Er sagt, hey Leute, macht eure Gaben bereit, ja? Beim letzten Mal habt ihr gesagt, ihr wollt etwas geben. Lasst es nicht so sein, dass ich komme und merke, ihr seid doch nicht bereit oder habt euch umentschieden. Ich komme vorbei und bringe die Gabe den armen Heiligen. Vielmehr sagt er das nicht den Mazedoniern, sondern den Korinthern. Ich komme zu euch, um eine Spende für die armen Gläubigen in Jerusalem einzusammeln. Vergesst nicht, was ihr zugesagt habt. Dann lobt er die Mazedonier, die ein Vorbild waren. Sie haben sich zuerst dem Herrn hingegeben und dann aus freien Stücken auch finanziell gegeben. Sie bestanden darauf, dass Paulus ihre Spenden annimmt, um sie nach Jerusalem zu bringen. Dann sagt Paulus zu den Korinthern, ich komme bald zu euch, und er erinnert sie an etwas ganz Entscheidendes. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und er macht ihnen klar, dass sie sich nicht anstrengen müssen zu geben. Wisst ihr warum? Weil sie reich sind. Sie können aus Glauben geben, denn sie sind bereits reich gemacht worden durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn sie im Glauben geben, setzen sie einen geistlichen Kreislauf in Gang, der sich in der sichtbaren Welt auswirkt. Und weißt du, was direkt nach diesem Vers kommt? Ganz wichtig. Der Zusammenhang ist immer entscheidend. Wenn man einen Bibelvers aus dem Zusammenhang reißt, wird er schnell zum Vorwand für alles Mögliche. Ich sage es gerne so. Kontext schafft Klartext. Ohne ihn gibt's nur Irrtext. Deshalb, lies die Bibel immer im Zusammenhang. Manche Leute machen das auch mit Aussagen von Menschen. Sie reißen einen Satz oder einen Scherz aus dem Zusammenhang und stellen ihn so hin, als hätte die Person etwas ganz anderes gemeint. Fall nicht darauf rein. Du bist nicht naiv, also lass dich von niemandem manipulieren. Schau dir immer das Ganze an, den Kontext. Du bist nicht dumm. Lass dich also nicht reinlegen. Kontext. Weißt du, in welchem Kapitel wir uns hier befinden? Kapitel 8. Und das ganze Kapitel dreht sich um das Thema Geld, ganz konkret. Direkt nach Vers 9 kommt Vers 10 und da sagt Paulus, und ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt, dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens, der Bereitschaft Geld zu spenden, auch das Vollbringen entspricht, aus dem, was ihr habt. Worum geht es? Um eine finanzielle Gabe. Und dann? Damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet, wie geschrieben steht: Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Und Paulus bleibt da nicht stehen. Im nächsten Kapitel, Kapitel 9, spricht er weiter. Gott aber ist mächtig. Ist Gott mächtig? Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Gnade ist etwas Geistliches, ja, aber die Auswirkungen sind sichtbar. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, in guten Zeiten, schweren Zeiten, Zollzeiten, Rezessionszeiten, alle Zeit bedeutet zu jeder Zeit. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Und dann heißt es, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wie kann man nicht fröhlich geben, wenn man weiß, Gott lässt seine Gnade überreichlich zu dir fließen? Tatsächlich steht im Griechischen nicht einfach nur, Gott ist mächtig, so ganz allgemein oder irgendwann mal. Nein, im Urtext heißt es, Gott lässt jetzt gerade seine ganze Gnade zu dir überfließen. Wenn du Augen hast zu sehen, wirst du erkennen, Gott versorgt. Ununterbrochen. Immer. Wenn du gibst, dann gibst du aus einem Bewusstsein der Fülle, nicht aus einem Gefühl des Mangels. Und Gott sagt, wenn du so gibst, dann ist das Glaube. Denn alles im Reich Gottes empfängt man durch Glauben. Aber was passiert, wenn du hörst, dass Gott dich versorgen will, aber Leute machen dir Angst vor so einer Botschaft? Besonders junge Leute, sie machen innerlich zu, sie verschließen sich. Und was passiert dann? Sie schließen ihr Studium ab, steigen ins Berufsleben ein, und was sagen sie sich? Ich glaube nicht, dass Gott mich materiell segnen will. Ich glaube, Gott will nur, dass ich geistlich wachse. Das war's. Und was passiert mit ihnen? Sie stehen auf eigenen Füßen, ohne Gottes Versorgung im Blick zu haben. Auf wen verlassen sie sich dann? Auf sich selbst. Oder sie geraten in die Esoterik. Sie suchen nach irgendeinem geheimen Wissen. Vielleicht nicht direkt in einem offensichtlichen Betrug, aber in halblegalen Systemen. Warum? Weil sie reich sein wollen, aber Gott dabei außen vor lassen. Weil sie denken, Gott interessiert sich nicht für mein finanzielles Wohlergehen. Ihm geht's nur um das Geistliche. Und was ist das Resultat? Sie kommen zu dem Schluss, mit diesem Lebensbereich will Gott nichts zu tun haben. Wir hatten eine ganze Generation, ich war Teil davon, die an den Segen Gottes geglaubt hat. Ich habe in dieser Zeit gepredigt, viele von denen sitzen heute noch vorne in der Gemeinde. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Gott sie mit Wohlstand gesegnet hat. Ich habe gesehen, wie sie aufblühten. Ich habe gesehen, wie Gott ihnen Gelingen schenkte. Aber ich habe den Pastoren gesagt, dass ich mir Sorgen um die heutige Generation mache. Wir sagen oft, heute haben wir neue Probleme. Aber ehrlich gesagt, die Probleme sind die gleichen. Ich weiß noch, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, damals hieß es, Singapur stecke in einer tiefen Rezession. Selbst Hochschulabsolventen hätten keine Jobs. Wer erinnert sich noch daran? Das war in den 1980er Jahren, gegen Ende der 80er, Anfang der 90er. Die Leute hatten es schwer. Aber ich weigerte mich, das zu glauben, weil ich wusste, was wahr ist. Ich wusste, dass Gott mein Versorger ist. Also habe ich mir Karteikarten genommen und Bibelverse darauf geschrieben, über Gottes Versorgung, über seine Fülle. Ich habe weiter meinen Zehnten gegeben, ich habe weiter vertraut. Ich habe an die Prinzipien des Reiches Gottes geglaubt, Gott als meine Quelle angesehen und darauf vertraut, dass er mir bei der Arbeit Gunst schenkt. Ich habe damals bei einer bekannten Firma gearbeitet, ein etabliertes Unternehmen. Und in kurzer Zeit hat Gott mich befördert durch seine Gnade und ich wurde zum drittbestbezahlten Mitarbeiter der Firma. So sehr, dass mein Chef Tränen in den Augen hatte, als ich kündigte. Er sagte, eines Tages gehen wir alle vollzeitlich in den Dienst. Übrigens, er ist zum Glauben gekommen. Er sagte, wir gehen alle irgendwann vollzeitlich in den Dienst. Aber das ist eine andere Geschichte. Ihr kennt meine Jona-Geschichte, wie Gott alles eingefroren hat, weil ich mich geweigert habe zu gehen, stimmt's? Für mich spielte es keine Rolle, ob Rezession war oder nicht. Wie oft sagt uns die Bibel, dass Josef gesegnet war? Wegen seiner Weisheit brachte er sogar Ägypten durch die Hungersnot. Abraham wurde inmitten einer Hungersnot gesegnet. Isaak säte in einem Land, das von Hunger geplagt war. Und man sät normalerweise nicht bei Hungersnot. Doch die Bibel berichtet, er erntete nicht nur das 30-fache, nicht das 50-fache, sondern 100-fach. So sehr, dass die Philister eifersüchtig wurden. Das ist Neid. Hörst du? Und heute predigen wir das kaum noch. Es ist, als hätten wir aufgehört, darüber zu sprechen. Vielleicht, weil wir eingeschüchtert wurden. Weil Leute versuchen, uns in eine Schublade zu stecken. Menschen lieben es, Etiketten zu verteilen, oder? Ich gebe zu, in vielen Gegenden, ich nenne kein Land, wird Wohlstand leider auf eine sehr fragwürdige, fast schon betrügerische Art gepredigt. Du musst jetzt sofort anrufen und einen Betrag geben. Die Salbung ist nur noch 10 Sekunden da. Nur noch 10 Sekunden. Das ist Show, Gimmicks. Wenn du dieses heilige Wasser kaufst, ich habe meine Hand darauf gelegt. Schau, als wir gestern über das Salböl gesprochen haben, das ist eine biblisch fundierte Lehre, keine Frage. Da haben wir euch gesagt, kauft euer eigenes Öl. Ich hätte ganz einfach JP-Ölfläschchen produzieren lassen können, versteht ihr? Und unsere Gemeinde ist nicht klein. Wenn ich gesagt hätte, dieses Öl wurde von Pastor Prince gesalbt, ich sag euch, es gäbe Leute, die es kaufen würden. Ich beziehe seit 2009 kein Gehalt mehr von der Gemeinde. Das würde finanziell schon helfen. Also, was passiert? Manche Menschen steigen ein in die Dinge Gottes. Genauso wie andere in irgendwelche anderen Bereiche einsteigen. Ich meine, man kann sogar in die Politik gehen, einfach nur wegen des Gehalts. Ja. Nur Gott kennt das Herz. Man kann aus ganz persönlichen Gründen in jeden Beruf einsteigen. Wer ist also wirklich von Gott berufen und wer nicht? Das zeigt sich. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Amen. Ich glaube so sehr daran, dass ich, als ich beschlossen habe, kein Gehalt mehr von der Gemeinde zu nehmen, trotzdem wusste, Gott wird mich versorgen. Und das hat er getan. Er hat es getan. Unser Gott ist treu und gut. Aber ich mache mir Sorgen über eine neue Generation von jungen Menschen, die diese Dinge nicht mehr gelehrt bekommen. Wir müssen es ihnen sagen. Denn wenn sie es nicht hören, wie sollen sie es glauben? Ganz genauso wie bei Menschen, die krank sind. Was ist das Erste, was sie hören müssen? Dass Gott will, dass sie gesund werden. Denn viele haben falsche Lehren aufgenommen, religiöse Traditionen, die sich eingeschlichen haben. Und vieles davon kommt ironischerweise aus christlichen Kreisen, wo man ihnen sagt, vielleicht ist es in deinem Fall Gottes Wille, dass du krank bist. Aber dieselben Leute, die das predigen, rennen als Erstes zum Arzt, wenn ihr eigenes Kind krank ist. Doch wenn sie lehren, sagen sie plötzlich, du musst erst in der Bibel prüfen, ob das Gottes Wille ist. Aber Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Richtig? Das heißt, Jesus ist der sichtbare Wille Gottes in Aktion. Hat er jemals zu jemandem, der gesund war, gerufen, hey, du bist zu gesund, komm mal her, ich gebe dir jetzt mal ein bisschen Aussatz. Du verstehst es jetzt nicht, aber es hat einen höheren Sinn, einen göttlichen Sinn. Oder jemandem, der genug zu essen hatte, das Essen weggenommen und gesagt, ich esse das jetzt alles auf und du lernst dadurch, dass Armut etwas Heiliges ist. Du wirst Geduld lernen müssen durch diesen Mangel. Niemals. Was hat er getan? Er hat das Wenige genommen und vermehrt. So sehr, dass Tausende satt wurden und noch 12 Körbe übrig waren. Er hat den Aussätzigen gesehen, ihn berührt, ihn gereinigt und ihn vollkommen gesund zurück zu seiner Familie geschickt. Er hat die Augen der Blinden geöffnet, die Ohren der Tauben aufgetan. Nie hat er jemandem, der hören konnte, das Gehör genommen. Nie hat er jemandem, der sehen konnte, das Augenlicht genommen. Er hat nie jemandem einen Aussatz gegeben. Also wenn Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, dann komm mir nicht mit, vielleicht ist es Gottes Wille, dass du krank bist. Tut mir leid, dafür kommst du zu spät. Ich habe Jesus kennengelernt. Mein Blick ist nicht auf dich oder deine Lehre gerichtet. Mein Blick ist auf ihn gerichtet, auf sein vollkommenes Leben. Er ist gekommen, um mir den Vater zu zeigen. Amen. Preis den Herrn. Aber ja, es gibt tatsächlich auch Lehren, die missbräuchlich sind, wo Menschen ausgenutzt werden unter dem Deckmantel von Wohlstand. Leider. Aber solche Prediger erkennt man oft ganz leicht. Bei ihnen geht es ständig nur ums Geld. Alles dreht sich ums Geld. Ihre ganze Predigt dreht sich nur ums Geld. Money, money, money. Ich habe fast Lust, den Song zu singen. Aber ich glaube, das lasse ich lieber. Aber das ist eben das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, dass wir heute kaum noch über diese Dinge sprechen. Und nun wächst eine ganze Generation heran, die ins Leben startet. Sie wollen heiraten, sie wollen eine Wohnung kaufen, sie wollen sich etwas aufbauen. Und trotz der wirtschaftlichen Lage, trotz des gesellschaftlichen Drucks, ich habe gesehen, wie Gott versorgt, auch in meiner Generation. Ich habe die Asienkrise durchgemacht, andere Krisen, und habe immer dasselbe gepredigt, und unsere Leute wurden versorgt. Amen. Ich habe es schon oft gesagt, und ich wiederhole mich ungern, aber ich sage es nochmal ganz klar. Gott ist nicht dagegen, dass du Geld hast. Er will nur nicht, dass Geld dich hat. Er will nicht, dass du das Geld liebst. Er will, dass du Menschen liebst. Du sollst Geld benutzen, um Menschen zu lieben, und nicht Menschen benutzen, um Geld zu lieben. Das ist der Punkt. Das nennt man Habgier, die Liebe zum Geld. Und das betrifft nicht nur Reiche. Nein, nein, man kann arm sein und trotzdem den ganzen Tag nur ans Geld denken. Das zeigt, dass Geld dein Gott ist. Denn was dein Herz und deine Gedanken ausfüllt, das ist dein Gott. Und das ist Götzendienst. Seid ihr noch bei mir? Also ja, dieses sogenannte Wohlstandsevangelium, das gibt es so nicht. Aber das Evangelium bringt Versorgung. Jesus sagte, gute Nachricht für die Armen. Und die Bibel sagt, er wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das gehört auch dazu. Doch das Zentrale ist, das Evangelium führt aus der Sünde in Gottes Gerechtigkeit. Deine Identität ist jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Deine Sünden sind vergeben. Das ist das Wichtigste. Aber Jesus hat am Kreuz noch viel mehr vollbracht. Er hat sogar vorgesorgt, dass du einen Lebenspartner bekommst. Ich weiß, manche sagen, Pastor, ich will gar nicht heiraten. Alles gut, ich spreche nicht über dich, okay? Glücklich? Super. Schreib mir bitte keine Mail deswegen, ich spreche von der Mehrheit. Die meisten Menschen wollen heiraten. Und weißt du was? Auch das hat Jesus am Kreuz getragen. In einem messianischen Psalm heißt es, Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan. Das bedeutet, Jesus starb allein, damit du nicht allein leben musst. Er hat sogar dafür gesorgt, dass du gute Freundschaften hast. Alles wurde am Kreuz vollbracht. Er starb einen einsamen Tod, damit du umgeben bist von Menschen, von echten, treuen Freunden. Amen. Er trug die Dornenkrone auf seinem Haupt. Was war das? Und im Garten schwitzte er Blut. Kommt dir das bekannt vor? Schweiß und Garten? Das erste Mal, dass in der Bibel Schweiß erwähnt wird, war nach dem Sündenfall von Adam und Eva. Gott sagte, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Gott hätte ihnen das Brot ohne Schweiß gegeben. Gott hätte sie leicht versorgt, ganz ohne Anstrengung. Aber von da an mussten sie schwitzen für ihr Brot. Wegen des Fluchs. Nicht, weil Gott willkürlich war oder sie bestrafen wollte. Sie hatten gegen Gott gesündigt und Gott erklärte ihnen die Konsequenzen. Eine davon war, sterbend wirst du sterben. Das heißt, sie starben geistlich, aber auch der körperliche Tod begann zu wirken. Und Gott sagte, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Das war der erste Adam. Und was mit dem ersten Adam geschah, überträgt sich auf seine Nachkommen. Es liegt im Blut. Deshalb fragen Ärzte dich auch heute, woran ist dein Vater gestorben? Hatte er diese oder jene Krankheit? Warum fragen sie nach dem Vater? Weil viele Krankheiten als erblich gelten. Und das läuft über das Blut. Aber ich will dir etwas sagen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da sagt Gott, ich werde ihr Blut reinigen. Und dann sagen manche, ach, das ist für den Himmel. Aber hör zu, im Himmel haben wir gar kein Blut mehr. Da fließt Auferstehungsleben durch uns. Wie bei Jesus nach der Auferstehung. Er sagte, fasst mich an, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen wie ich, aber kein Blut, weil alles Blut im Himmel versprengt wurde. Der verherrlichte Körper hat kein Blut mehr. Also, ich werde ihr Blut reinigen, bedeutet hier und jetzt. Dein Blut kann gereinigt werden. Hast du schon mal gebetet, dass dein Blut gereinigt wird? Deshalb komm immer wieder. Wir werden noch mehr darüber sprechen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Halleluja. Sogar Beleidigungen. Manche von euch kommen einfach nicht mehr hoch, weil sie von einem Gefühl der Scham und Ablehnung blockiert sind. Vielleicht wegen etwas, das jemand über dich gesagt oder geschrieben hat. Und du hast das Gefühl, es haftet an dir. Jesus ist auch dafür gestorben. Ganz gleich, wie du aufgewachsen bist, was über dich gesagt wurde. Jesus hat dafür bezahlt. Tatsächlich ist es Gottes Wille, dass solche Beschämung dich gar nicht erst erreicht. Gott hat nicht gesagt, dass solche Dinge nicht ausgesprochen werden. Aber er hat gesagt, dass Jesus sie auf sich genommen hat. Wo steht das? Im Römerbrief, wo es heißt, die Schmähungen derer, die dich geschmäht haben, sind auf mich gefallen. Das ist ein Zitat aus einem messianischen Psalm. Jesus sagt, die Beschimpfungen, die dir galten, ich habe sie auf mich genommen. Also nimm du sie nicht an. Wenn jemand etwas über dich sagt, nimm es nicht in dich auf. Sieh Jesus im Zentrum dieser Situation. Er hat es bereits aufgesogen, was dein Lehrer damals über dich gesagt hat. Hol Jesus jetzt in diese Erinnerung hinein. Er hat es absorbiert. Es ist erledigt. Kann ich mal ein kräftiges Amen hören? Halleluja. Halleluja. Und ehrlich gesagt, ich sehe gar nicht gern, wie der Teufel das alles verdreht. Es ist doch typisch. Der Teufel bringt Leute hervor, die nur noch von Geld reden, um andere davon abzuhalten, die echte Botschaft über Gottes Versorgung überhaupt zu hören. Und so schalten viele ab. Aber hör zu, schütte das Kind nicht mit dem schmutzigen Bade aus. Es gibt eine Wahrheit. Sonst würde die Bibel nicht solche Aussagen machen wie zu Josua. Tu dies und du wirst Erfolg haben. Wohin du auch gehst, es wird dir gelingen. Oder Psalm 1, wo es heißt, was er auch tut, es gelingt ihm. Amen. David sagte zu seinem Sohn, achte auf Gottes Wege, dann wird dir gelingen, was du unternimmst. Und im Neuen Testament sagt Johannes, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Das steht im dritten Johannesbrief gleich am Anfang. Und ich habe gerade erst angefangen, okay? Pastor Henry, bin ich bis jetzt bibelstellenmäßig auf Kurs? Wenn du groß wirst, willst du mal sein wie Pastor Henry. Er ist wie eine wandelnde Bibel. Wenn er im Auto sitzt und ein Nummernschild sieht, sagt er 1, 3, 5, 1. Chronik 3, Vers 5. Du schaust ihn an und denkst, der Einstein der New Creation Church. Amen. Davon kann Lawrence nur träumen. Ja, Hey, Pastor, die Kamera zeigt auf dich. Schau, ein kluger Mann mit einem brillanten Gedächtnis. Und er macht sich trotzdem Notizen. Okay. Ich erinnere mich noch, als man uns damals, ein paar Jahre bevor wir unser Gemeindegebäude hier gebaut haben, 2012 war unser erster Gottesdienst hier, an Weihnachten. Als man uns da gesagt hat, selbst unter den Pastoren im Land, ich war dabei, auch unter Christen allgemein, sogar in unserer eigenen Gemeinde und unter den Fachleuten bei uns. Weißt du, was sie sagten? Singapur ist zu klein, um etwas von dieser Größe zu bauen. Wir sollten uns mit etwas Kleinerem zufrieden geben, mit einem 30-Jahres-Pachtvertrag. Aber in meinem Herzen regte sich etwas. Ich bin mir sicher, schon lange bevor wir geboren wurden, hatte Gott geplant, dass wir in Singapur sein würden. In seiner Vorherbestimmung. Ich glaube, Gott hat Singapur bewusst so geschaffen, wie es ist. Alles, auch dass es geografisch klein ist, gehört zu Gottes Plan. Es dient einem Ziel, der Ausbreitung des Evangeliums, damit der Name des Herrn verherrlicht wird. Und nicht nur Singapur, sondern jede Nation. Gott hat einen Plan zur Rettung der Menschheit. Ich glaube nicht, dass Gott je gesagt hat, oh, ich habe Singapur zu klein gemacht. Das Einzige, was ich vielleicht vorgeschlagen hätte, wenn ich bei der Schöpfung Singapurs dabei gewesen wäre, Gott, könnten wir einen riesigen Propeller bekommen, damit wir jederzeit an andere Orte reisen können, andere Länder, Jahreszeiten erleben. Und wenn uns ein Land nicht gefällt, fliegen wir weiter. Das ist doch das Schöne an einer Insel, oder? Aber nein, Gottes Plan ist besser. Und Gott sagte, bleib hier, ich habe einen Zweck für dich. Und je weiter wir im Leben vorangehen, desto mehr erkennen wir, warum. In meinem Herzen habe ich mich geweigert, zu akzeptieren, dass es keinen Raum gibt. Auch wenn Gesetze selbst Gemeinden beschränken, etwa bei langfristigen Mietverträgen. Ich kannte mich mit vielem nicht aus, wusste nicht, wie das alles gehen sollte, das Drumherum. Aber seitdem hat Gott Menschen geschickt, Geschäftsleute, Unternehmer und alles, was nötig war. Das ist nicht mein Bereich. Meine Aufgabe ist es, Gott zu vertrauen. Und so habe ich mich hingestellt und gesagt, ich glaube, dass Gott einen Ort für uns vorbereitet hat. Und deshalb, als dann ein kleineres Angebot kam, obwohl es wirklich gut war, haben wir es nicht angenommen. Ich habe von Anfang an geglaubt, dass Gott einen Ort für uns will. Aber wenn ich das jetzt ausführlich erzählen würde, bräuchte ich dafür die ganze Predigtzeit. Ich habe das schon vor einer Weile in einer Predigt erzählt. Um es kurz zu machen, alles, was wir heute haben, war neu. Wir haben Dinge zum ersten Mal gemacht, aber die Ideen kamen von Gott. Heute haben wir das Gebäude. Und am Ende hat es fast eine halbe Milliarde Dollar gekostet. Fast eine halbe Milliarde. Und wie viele sogenannte Miracle Seed Sundays hatten wir, also Sonntage, an denen Menschen kommen, um freiwillig dem Herrn zu geben? Ohne Druck auf irgendjemanden. Wie viele von diesen speziellen Sonntagen gab es, wo wir so einen Spendenaufruf gemacht haben? Weißt du es? Vier. Nur vier. Ein Jahr hatten wir gar keinen, weil Gott mir gesagt hat, mach es dieses Jahr nicht. Und dann kam ein Geschäftsmann aus der Gemeinde zu mir und sagte, Pastor, wir müssen das machen. Ich sagte, Gott hat mir gesagt, ich soll es nicht machen. Und dann, ich habe das gehört, drehte er sich zu jemandem um und sagte, wenn das wirklich von Gott ist, dann werden wir sehen, wie Gott es durchzieht. Wenn nicht, werden wir sehen, wie Pastor Prince auf die Nase fällt. Er tut mir leid. Ich bin kein Geschäftsmann, okay? Ich war mal eine Zeit lang im Geschäftsleben, aber ich bin nicht auf dem Niveau, auf dem manche dieser Leute unterwegs sind. Aber ich kenne ihn. Gott. Josef kannte ihn. Daniel kannte ihn. Und wenn einem Weisheit fehlt, Gott kann sie einem geben. Wenn ich nicht geglaubt hätte, dass Gott uns versorgen würde und das auch nicht unserer Gemeinde gepredigt hätte, dann wäre kein Glaube da gewesen, um Gott dafür zu vertrauen. Aber jetzt ist es abbezahlt. Fast eine halbe Milliarde. Und ich weiß bis heute nicht, wie all das Geld zusammengekommen ist. Aber eins weiß ich, und das haben wir auch belegt. Die einzige Millionenspende kam von genau einer Person. Nur eine einzige Person hat $1 Million gegeben. Für das ganze Projekt. Der Rest kam aus den kleinen Gaben. Von Schülern, die ihr Taschengeld gaben, im Glauben, ich will etwas geben, das kommt von Herzen. Niemand hat sie dazu gedrängt. Ehrlich gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass jemand sich zu sehr verausgabt, hätte ich versucht, ihn davon abzuhalten. Aber die Menschen kamen. Sie brachten, was sie hatten, und Gott hat es vervielfältigt. Gott hat vermehrt, was wir ihm gegeben haben. Wusstet ihr das? Erstaunlich. Ihr sitzt heute in einem Wunder, weil unsere Leute Gott geglaubt haben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber wie entsteht Glaube? Du musst Gottes Wort über das Thema hören. Ob Heilung oder Errettung, du kannst nichts empfangen, wenn du nicht zuerst davon hörst. Der Glaube kommt durch das Hören. Wenn du nie etwas über Versorgung hörst, wie kannst du glauben, dass Gott dich versorgen will? Wenn du es nicht hören willst, schneidest du dich selbst von dieser Versorgung ab. Denn alles im Reich Gottes funktioniert durch Glauben. Auch Heilung. Deshalb haben wir Bibelstellen über Heilung. Neulich habe ich mir die ganze Nacht über Heilungsverse angehört, meine eigene Stimme. Ganz angenehm. Hat mich eingeschläfert. Aber ich glaube, mein Geist schläft nicht. Ich höre das Wort, höre das Wort, höre das Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie. Wir empfehlen jedem, der im Krankenhaus liegt oder sich schwach fühlt und nicht die Kraft hat, selbst zu glauben, einfach Bibelverse hören. Meine Aufnahme läuft mit Regenklängen und beruhigender Hintergrundmusik. Aber darum geht's nicht, sondern um die Stimme. Nein, auch nicht die Stimme. Es ist das Wort, Leute. Und ich habe einen brennenden Eifer für diese Generation. Ich will nicht, dass sie sich auf ihre eigenen Ideen verlässt. Ich will, dass sie lernt, Gott zu vertrauen, dass sie es auf Gottes Weise macht. Nicht den einfachen Weg sucht, nicht jedem neuen Plan hinterherrennt. Heute gibt es so viele neue Konzepte, schnell reich zu werden. Das ist nicht Gottes Weg. Ich wünsche mir, dass diese Generation alles lernt, was sie über biblischen Wohlstand lernen kann, auf Gottes Weise. In dem Bewusstsein, es ist Gott, der dich segnen will. Ihm gebührt alle Ehre. Okay, ganz kurz. Das Volk Israel hat ein Fest, das Fest der Einsammlung. Auch bekannt als das Laubhüttenfest. Es gibt 7 Feste, die sie jedes Jahr feiern. Das 7. und letzte Fest findet gegen Ende des Jahres statt. Etwa in der Zeit, die bei uns Richtung Weihnachten geht. Dieses Fest nennt man das Laubhüttenfest oder das Fest der Einsammlung. In 5. Mose 16 heißt es, das Fest der Laubhütten sollst du halten. Wie lange? 7 Tage. Wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter eingesammelt hast. Die Tenne, das ist der Ort, wo der Weizen gedroschen wird. Die Kelter steht für die Weinpresse, wo die Trauben verarbeitet werden. Es geht also um Ernte. Eingesammelt bedeutet, Gott hat ihnen eine reiche Ernte geschenkt. Und jetzt sammeln sie die Frucht ein, den Weizen, die Trauben. Und sie bereiten sich darauf vor, das Laubhüttenfest zu feiern. Und Gott sagt, du sollst fröhlich sein. Tatsächlich gilt dieses Fest im Judentum als das freudigste von allen. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Alle feiern, alle freuen sich. Warum? Weil Gott sie versorgt hat. Wusstest du, dass beim Laubhüttenfest mehr Stiere geopfert wurden als bei allen anderen Festen? Der Stier war das größte Opfer, das man bringen konnte. Das kleinste war ein Vogel, eine Taube oder ein Turteltäubchen. Aber der Stier war das höchste Opfer. Weißt du, wie viele Stiere geopfert wurden? 7 Tage dauert das Fest. Und es gibt noch einen 8. Tag, dazu gleich mehr. Aber allein am ersten der 7 Tage, am ersten Tag, wurden 13 Stiere geopfert. 13, das ist eine Menge Blut. Am zweiten Tag 12 Stiere, am dritten 11 und so weiter bis zum letzten Tag, wo nur noch ein einziger Stier geopfert wurde. Das ist eine Menge Blut, die vergossen wird. Warum so viel Blut bei einem Fest voller Freude? Weil es ein Bild ist. Der Stier steht für Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat. Kein Stier der Welt kann das Blut von Jesus ersetzen. Sein Blut ist sündenlos und kostbar. Amen. Aber warum wird beim Feiern so viel Blut vergossen? Weil sie Gott danken. Es ist eigentlich ein Fest des Dankes. Ein richtiges Erntedankfest. Sie danken Gott für eine reiche Ernte. Sie danken ihm dafür, dass sie dieses Jahr eine besonders gute Weinlese haben. Sie danken Gott, dass ihr Weizen jetzt reif ist für die Ernte. Und sie danken ihm für all das Essen, das sie genießen und verkaufen können. Sie danken Gott für seine natürlichen Segnungen. Dankbarkeit. Das ist der erste Grund für das Laubhüttenfest. Der zweite Aspekt ist, sie wohnen in Laubhütten. 7 Tage lang schlafen sie in provisorischen Hütten, die sie aus Zweigen bauen. Aus Palmen, Weiden und Myrtenzweigen. Und am achten Tag feiern sie dann den Abschluss. Beachte, Gott nennt diesen achten Tag den achten Tag. Gott arbeitet in Zyklen von 7. Wie eine musikalische Durtonleiter. Die achte Note ist dann wieder die gleiche wie die erste. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Also wieder zurück zum Anfang. Die achte Note ist in Wahrheit der neue Anfang. Diese Tonleiter besteht also aus 7 Tönen, denn der achte Ton ist wieder der erste. Also ein neuer Anfang. In der Bibel steht die Zahl 8 immer für Neuanfang. Verstehst du? Sie wohnen also 7 Tage lang in diesen Hütten, zur Erinnerung daran, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und sie sollen dieses Ereignis nie vergessen. Sie feiern ihre Befreiung, ihre buchstäbliche, physische Befreiung aus Ägypten. Und indem sie 7 Tage in Laubhütten leben, erinnern sie sich daran, was Gott getan hat. Und ich denke mir manchmal, wäre es nicht schön, wenn wir auch so feste Zeiten hätten, in denen wir uns gezielt an Gottes Heilung erinnern könnten? Aber weißt du was? Gott hat uns etwas gegeben, das wir jeden Tag haben dürfen. Das Abendmahl. Was geschah also, als sie im Johannesevangelium das Laubhüttenfest feierten? Am 7. Tag wird gefeiert und den ganzen Tag über laufen verschiedenste Rituale ab. Der Tempel ist festlich geschmückt, hell erleuchtet. Überall strahlen die Lichter. 2 riesige Menorahs, also große Leuchter, erhellen die Nacht. Die Kinder schlafen oft gar nicht, weil die ganze Nacht hindurch gefeiert wird. Überall sind Lichter. Sie tragen Fackeln, gehen umher und der ganze Tempel ist hell erleuchtet. Während der Zeit von Jesus. Tagsüber halten sie in einer Hand 3 Zweige. Myrte, Palme und der dritte ist von einer Weide, zusammengebunden mit einem Band. Jeder hat so ein Bündel, das sie schwenken, als Erinnerung daran, dass sie einst in Hütten gewohnt haben. In der anderen Hand halten sie den Etrog, eine Art Zitrusfrucht, gelb wie eine Zitrone. So sehen sie alle aus, Kinder, Erwachsene, alle gemeinsam. Aber die Bibel zeigt uns, dass hinter all dem eine tiefere Wahrheit liegt. All diese Rituale sind nur ein Schatten. Wir leben nicht mehr in dem Schatten. Die Bibel sagt, wir wohnen in Hütten. Unser Körper ist eigentlich eine Hütte. Das Wort Laubhütte bedeutet Zelt. Dein Körper ist dein Zelt, dein temporäres Zuhause hier auf Erden. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dein Körper ist nur ein vorübergehendes Zelt. Wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, das Wort abgebrochen, im Griechischen bedeutet es eigentlich, ein Zelt abzubauen, die Seile zu lösen, die Heringe herauszuziehen, das Zelt zusammenzupacken, aber nur um es an einem anderen Ort wieder aufzuschlagen. Wenn Jesus in deiner Generation nicht wiederkommt, bedeutet dein Tod nur, dass du dein Zelt hier abbaust. Aber du bist nicht das Zelt, du wohnst nur darin. Und das Zelt wird nur abgebaut, um an einem anderen Ort wieder aufgerichtet zu werden, in einem ewigen Zuhause. Also, das Wort für abbrechen in diesem Vers bedeutet wörtlich, ein Zelt abzubauen. Weiter schreibt Paulus, wir haben im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Was ist das für ein Haus? Dein neuer Körper, der direkt aus dem Himmel kommt, ein ewiger Körper. Wenn Jesus heute käme, sagen wir mal nach dem Mittagessen, okay, Herr, bitte komm nach dem Mittagessen, ich habe Hunger. Wenn er heute kommt, dann bekommst du in diesem Moment diesen neuen ewigen Körper. Hörst du? Und weiter steht dort, denn in diesem Zelt seufzen wir. Ja, wir alle seufzen auf unsere Weise. Dieses Seufzen spüren wir jedes Mal, wenn wir die Begrenzungen und die Schwächen unseres Körpers erleben. Jedes Mal, wenn du zum Arzt, ins Krankenhaus, in die Klinik musst, spürst du das. Dieses Seufzen zeigt uns, dass dieser Körper nur eine vorübergehende Behausung ist. Wir seufzen vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Im nächsten Vers schreibt Paulus, denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert. Warum? Weil wir lieber nicht entkleidet, das heißt sterben, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Wir sehnen uns danach, von Unsterblichkeit bekleidet zu werden. Siehst du Paulus' Haltung? Das ist die Haltung eines Christen. Ich verstehe nicht, warum wir davon heute so weit entfernt sind. Die Leute reden ständig vom Tod, vor allem wenn sie älter werden. Meine Zeit wird auch kommen, sagen sie dann. Hör auf, so zu reden. Sprich über den Himmel. Die Bibel sagt, unsere Haltung soll sein, wir erwarten seinen Sohn aus dem Himmel. Selbst Paulus sagt, ich sehne mich nicht danach, entkleidet zu werden. Das heißt, ich will nicht einfach sterben. Er sagt, ich sehne mich danach, überkleidet zu werden, sodass mein sterblicher Körper verschlungen wird vom ewigen, unvergänglichen Leben. Das ist unsere Position, die christliche Position. Ehre den Herrn, indem du diese biblische Haltung einnimmst. Also, was ist eigentlich der erste Zweck des Laubhüttenfestes? Es geht darum, sich an all die natürlichen Segnungen zu erinnern, an den Überfluss, die große Ernte, die Gott geschenkt hat. Aber jetzt kommt der Punkt, den wir unbedingt verstehen müssen. Hör gut zu. Warum eigentlich so viel Blut? Wir haben die Frage bisher noch gar nicht beantwortet. Warum wird beim Danken für natürliche Segnungen so viel Blut vergossen? Warum? Weil Gott möchte, dass du weißt, jedes Mal, wenn du etwas isst, das du besonders gern hast, jedes Mal, wenn du Gott für eine unerwartete Beförderung dankst, für einen geschäftlichen Erfolg, für eine familiäre oder private Segnung, all das hängt am Blut von Jesus am Kreuz. At the cross. It is not just. Es ist nicht einfach nur so, dass die Dinge halt normal laufen. Es ist nicht einfach nur, Gott hat Saat und Ernte eingerichtet, so funktioniert die Welt eben. Nein, mein Freund. Ja, am Anfang war das so, aber durch den Sündenfall wurde alles verdorben, weil Adam gesündigt hat. Ab diesem Moment hätte der Mensch eigentlich nur noch schlechte Ernten gehabt. Richtig schlechte Ernten, sehr schlechte Ernten. Very, very, very bad. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind rein zufällig und unbeabsichtigt. Jeder wäre von Krankheit heimgesucht worden. Jedes Kind hätte kaum das 20. Lebensjahr erreicht. Direkt nach Adams und Evas Sünde kam der Tod in die Welt und hat seitdem geherrscht. Aber trotzdem gibt es immer noch Versorgung. Warum? Weil alles auf das Kreuz hinweist. Das Kreuz hat die Segnungen erlangt, die Gott ursprünglich für die Menschheit bestimmt hatte. Amen. Das Kreuz bedeckt alle Sünden der Menschen, die auf das Opferlamm vertraut haben. Habe ich recht? Und es deckt auch die ganze Versorgung ab, selbst die natürlichen Segnungen. Wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben, gäbe es auch keine natürliche Versorgung. Deshalb, jedes Mal, wenn du isst, denk daran, es sei denn, du bist Vegetarier. Aber in dieser Predigt geht es um Nahrung. Damit du Nahrung hast, musste etwas sterben. Damit dein Körper ernährt wird, muss ein Tier sterben. Für deinen Körper. Das arme Rind muss sterben. Und nicht nur sterben, es wird verbrannt, geopfert. Also es hat jetzt nichts mit Sashimi zu tun. Die allermeisten Menschen auf dieser Welt sind weder Vegetarier, noch essen sie nur rohen Fisch. Schau dir die symbolische Bedeutung deines Essens an. Jedes Mal, wenn du Gott für dein Essen dankst, erinnere dich. Ursprünglich aß der Mensch nur Pflanzen und Früchte. Heute sagen manche, lass uns zurück zur Eden-Diät, zum Speiseplan vor dem Sündenfall. Doch das wäre nur möglich, wenn die Welt nicht gefallen wäre. Aber nach dem Sündenfall, nach der Sintflut Noahs, wurde alles anders. Die Schutzschicht der Erde, die den Menschen vor UV-Strahlen schützte, brach auf. Giftige Gase entkamen, die Atmosphäre veränderte sich. Seit der Sintflut ist die Lebenserwartung des Menschen drastisch gesunken. Sie wurde aufgrund der schlechten Luft gleich danach praktisch halbiert. Du kannst das im Buch 1. Mose selbst nachlesen. Und was sagt Gott dann zu Noah? Ihr dürft Fleisch essen. Gott sagt, ihr dürft Fleisch essen. Amen. Derselbe Gott, der am Anfang sagte, von allen Bäumen dürft ihr essen, von Kräutern und Früchten, sagt nun, ihr dürft Fleisch essen. Ich halte mich an das, was Gott sagt. Nicht jeden Tag Fleisch, ja? Amen. Die Bibel sagt im 1. Timotheusbrief, dass eine der letzten dämonischen Irrlehren in der Endzeit lauten wird, sie verbieten zu heiraten und gebieten, auf Fleisch zu verzichten. Das steht schwarz auf weiß in der Bibel. Ich zitiere nur, was Gottes Wort sagt. Das sagt die Bibel. Aber Pastor, weißt du nicht, dass viele heutzutage einen hohen Cholesterinspiegel haben? Ich glaube, Sie wissen genau, was ich meine. Und die Wissenschaft ist sich da ohnehin noch uneinig. Was wir aber wissen? Wir brauchen Eiweiß. Letzte Woche ging es um Vitamin D, jetzt um Eiweiß. Viele von euch, die älter werden, nehmen nicht genug Eiweiß zu sich. Ihr braucht Eiweiß, sonst bekommt ihr Osteoporose, Sarkopenie, ihr verliert eure Muskelmasse. Und ihr wollt doch noch Muskeln haben, oder? Hey du, wie kannst du so etwas sagen? Hä, Pastor Lawrence, bist du etwa neidisch? Bist du neidisch? Amen. Ist das nicht ein gewaltiger Gedanke? All unsere natürliche Versorgung, alle unsere familiären und persönlichen Segnungen, sie alle hängen am Opfer von Jesus. Hätte er nicht sein Leben für uns hingegeben, wäre nach Adams Sünde alles verloren gewesen. Also was sagt Gott uns hier? Wir sollten nicht nur sagen, er ist gestorben, um uns von der Sünde zu erlösen und unsere Seelen zu retten. Nein, sein Opfer hat sogar die Ernte erhalten. Jedes Mal, wenn du beruflichen Erfolg hast, halte inne und erinnere dich. Auch das ist durch das Blut von Christus erkauft worden. Amen. Jedes Mal, wenn dir etwas Gutes widerfährt, solltest du Gott danken. Damals feierten sie buchstäblich ein Dankesfest, um dem Herrn ihre Dankbarkeit zu zeigen. Und jetzt zum Abschluss noch Folgendes. Weißt du, was sie beim Laubhüttenfest sangen? Jesus stand ja am großen Tag des Festes auf, wie es im Johannesevangelium heißt. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, das ist der 8. Tag, sie feiern 7 Tage. Und am 8. Tag, dem Höhepunkt des Laubhüttenfestes, Hoshana Rabbah, dem großen Tag der Rettung, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus stand also dort und rief mitten in die Menge hinein. Und was taten sie an diesem Tag? Sie dankten Gott für den Regen, denn ohne Regen keine Ernte. Niemand kann den Regen an- oder ausschalten. Sie sahen Gott als ihre Quelle an. Während der Zeremonie ging der Priester zum Teich Siloah, schöpfte Wasser mit einem goldenen Krug und stieg dann die Stufen zum Tempel hinauf. Dieselben Stufen übrigens, auf denen der Blinde hinabgestiegen war, als Jesus ihm Erde auf die Augen strich und ihn anwies, sich im Teich Siloah zu waschen. Und er kam sehend zurück. Der Priester aber stieg dann den Tempelberg hinauf und goss das Wasser am Altar aus, während das Volk laut rief. Und weißt du, welches Lied sie in diesem Moment sangen? Psalm 118. Hier ist meine Bibel. Schlagen wir mal Psalm 118 auf. Egal ob in deiner Bibel, auf deinem iPad oder deinem Smartphone, schau es dir an. Gib mir noch 5 Minuten, okay? Nur 5 Minuten. Es hat immer einen Grund, warum ich dir das zeige. Es könnte dir einmal das Leben retten. Weil du dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Psalm 118. Weißt du, wie viele Kapitel es insgesamt von 1. Mose 1 bis Psalm 117 sind? 594. Psalm 118 ist das zentrale Kapitel der Bibel. Danach kommt Psalm 119. Und von dort bis zum Ende von Offenbarung sind es ebenfalls 594 Kapitel. 594 plus 594 ergibt 1188. Psalm 118, Vers 8. Es ist also das Kapitel genau in der Mitte. Und was steht in Psalm 118, Vers 8? Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Ist das nicht genau der Vers, der im Zentrum der ganzen Bibel stehen sollte? Und von diesem Psalm, damit komme ich zum Schluss, von diesem Psalm sangen sie am großen Tag des Festes. Die Priester umrundeten den Altar 7-mal, während das Wasser ausgegossen wurde. Und sie riefen, wie wir im 24. Vers von Psalm 118 lesen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und dann riefen sie, ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohl gelingen! Oder wie es wortwörtlich heißt, sende jetzt Wohlstand. Wie oft beteten sie das? Wie oft umrundeten sie den Altar? 7-mal. Und jedes Mal wiederholten die Priester und das Volk, rette uns! Ach Herr, sende jetzt Rettung! Sie riefen in diesem Moment nach Jesus. Damals dachten sie an Rettung von Plagen, von Nöten, von äußeren Umständen. Aber Jesus stand bereits mitten unter ihnen. Und sie baten gleichzeitig um mehr Wohlstand. Und Gott selbst hatte sie beauftragt, genau das zu beten. Obwohl sie schon Wohlstand hatten, obwohl die Ernte eingebracht war und vor ihnen lag, sagte Gott, bittet um mehr. Sende jetzt Wohlstand. 7-mal beteten sie es. Und der ganze Psalm beginnt mit, dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währt ewiglich. Und er endet genauso, dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währt ewiglich. Der Vers, den sie 7-mal um den Altar herum beteten, lautet, Anna Adonai Hoshiana, Anna Hasliana Adonai. Das ist das Hebräische. Schauen wir uns das Hebräische einmal an. Anna Adonai Hoshiyanna. Anna Adonai Hatzlichanna. Hatzlicha kommt von dem Wort Zalach, das im Hebräischen auch für Gelingen oder Wohlstand verwendet wird. Gott sagte schon zu Josua, alles, was du tust, wird dir gelingen. Immer wenn in der Bibel von Gelingen die Rede ist, steht dieses Wort dort. Sie baten Gott also ganz konkret um Erfolg und Wohlstand. Deshalb gibt eine englische Übersetzung den Vers so wieder. Wir beten, o Herr, rette uns. Wir beten, o Herr, schenk uns Erfolg. Und die Amplified Bible drückt es so aus. Wir bitten dich eindringlich, sende jetzt Wohlstand und gib uns Erfolg. Das Volk Gottes betete um Erfolg und Wohlstand, weil sie wussten, wer diesen Wohlstand gibt. Und solange du weißt, von wem es kommt, wird der Segen dich nicht in Gefahr bringen. Gebt Jesus den Applaus. Halleluja. Es heißt, nach dem siebten Ruf wurde es für einen Moment ganz still. Und ich glaube, genau in dieser Stille, bei diesem Hoshiana, rette jetzt, dessen Wurzel übrigens im Namen Jeshua steckt, trat Jesus hervor und rief, wenn jemand dürstet. Genau in diesem Moment offenbarte er sich. In dem Moment, wo sie riefen, sende uns jetzt Wohlstand, trat er hervor. Anders gesagt, mit ihm in deinem Leben wirst du alle Arten von Rettung erleben. Mit ihm in deinem Leben wirst du alle Arten von Versorgung erleben. Jesus trat hervor und rief, komm zu mir. Jesus sagte, und trinkt, trinkt. Trinken ist etwas sehr Persönliches. Ich kann nicht für dich trinken und du kannst nicht für mich trinken. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber diese Ströme sind nicht für dich selbst, die sind für andere. Deshalb sind manche Menschen so erfrischend, so wohltuend. Es tut gut, mit ihnen zusammen zu sein, ihnen zuzuhören. Nach einem Gespräch mit ihnen fühlst du dich wie neu belebt. Es ist, als hätten sie deine Füße gewaschen, weil aus ihrem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen, weil sie bei Jesus waren, weil sie selbst von ihm getrunken haben. Kommt zu mir und trinkt. Pastoren, Leiter, Prediger, selbst wenn ihr nur eine kurze Andacht vorbereitet habt und euch nervös fühlt, macht euch keine Sorgen um die Predigt. Geht zuerst zu Jesus. Lest in seinem Wort, was euren eigenen Durst stillt. Stillt zuerst euren eigenen Durst bei Jesus. Dann werden die Ströme für andere von selbst fließen. Fokussiert euch nicht zuerst auf die Ströme, sondern auf ihn. Genießt es, bei ihm zu trinken, immer wieder zu trinken. Und ich verspreche euch, wenn die Zeit kommt, werden Ströme lebendigen Wassers aus euch fließen. Und überall, wo dieser Strom hinfließt, entsteht Leben. Die Prophetie aus Hesekiel, wohin dieser Strom fließt, dort wird alles lebendig. Und das, meine Lieben, war nur meine Einleitung. Neigt jetzt eure Köpfe und schließt die Augen. Falls du Jesus noch nie als deinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hast, möchte ich dir jetzt diese Gelegenheit geben. Vielleicht sagst du, Pastor, ich wusste gar nicht, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und dass er am dritten Tag auferstanden ist, um den Tod für mich zu besiegen. Lieber Zuschauer, Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht, das Werk ist vollendet. Wenn du Rettung und Leben im Überfluss möchtest, setze jetzt dein Vertrauen auf Jesus Christus. Bete dieses Gebet mit mir. Himmlischer Vater, sprich es mir nach. Himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass Christus für meine Sünden gestorben und am dritten Tag auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat. Jede Krankheit, jeder Fluch ist gebrochen. Christus ist auferstanden und Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen von Jesus. Amen. Jetzt steht alle auf, hebt eure Hände überall hier im Saal. Nehmt Gottes Schutz nicht als selbstverständlich hin. Der Herr segne euch und eure Familien. Der Herr bewahre euch und eure Lieben diese Woche vor allen Gefahren, vor Unfällen, vor jeder Form von Bösem und aller Finsternis. Der Herr schenke euch und euren Familien überall Gunst, große Gunst. Der Herr gebe euch Weisheit und Offenbarung, damit ihr immer tiefer erkennt, was Christus für euch getan hat und was euch durch ihn gehört. Und dass das, was Christus für euch vollbracht hat, in eurem Leben nicht vergeblich bleibt, sondern dass ihr euer Erbe voll einnehmt. Der Herr schenke euch seinen Shalom, Wohlergehen, Frieden und Gesundheit. Im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Gott segne euch.